Okay, last week we had a guest speaker. Letzte Woche hatten wir einen Gastsprecher. But he didn't speak in the evening. Hat am Abend nicht gesprochen. So in the evening I started a series on the Matrix. Und so habe ich am Abend eine Serie begonnen über die Matrix. Matrix is the world. Matrix steht für Welt. And the cosmos system. Und das Kosmos-System. It's also a movie. Es ist auch ein Film. Well, actually, it is not also. It is a movie. Es ist eigentlich ein Film, ja. And it was written by a Christian. Und wurde von einem Christen verfasst. To portray spiritual principles of the world we see, the world we don't see. Damit wir die geistlichen Prinzipien erkennen, wie wir die Welt sehen oder auch nicht sehen. And the decision we have to make for one world or the other. Und die Entscheidung, die wir treffen müssen, für die eine oder für die andere Welt. Either we will serve the world system or we'll serve the Lord. Ob wir dem Weltsystem dienen oder dem Herrn. So you can watch the video from last week in the evening. It's very helpful. Könnt ihr euch das Abendvideo anschauen von letzter Woche auf unserer Webseite? Das ist sehr hilfreich. If you want. Wenn ihr wollt. I think it'd be very good. Ich denke, es wäre gut. Let's see if when you have time. Falls ihr Zeit habt. I have a short video. It's a slideshow. It's actually not a video. Ich habe eine kurze Slideshow. Of just some people that were at the Jesus March from our church. Einige Leute, die über den Jesusmarsch gelesen haben. And Jenya put it together. Und Jenya hat es zusammengestellt. What's that? Die dort am Marsch waren und Jenya hat es zusammengestellt. Yeah, so let's just watch this. Schauen wir uns das an. And let's see the big picture once again. Schauen wir nochmal das große Bild an. It's great, huh? The next Jesus March is 23 months away. Also, der nächste Jesusmarsch liegt 23 Monate vor uns. And I'm already getting ready. Und wir We're getting ready. Und wir machen schon bereit dafür. Yeah, so we don't have this big crunch at the end. So dass wir nicht den großen Stress dann ganz am Ende haben. 23 months away. 23 Monate Someone nur noch. Came up to me last week after the service here. Jemand ist letzte Woche nach dem Gottesdienst zu mir aufgekommen. And said, I have something from the Lord to tell you. Und er sagte, ich habe etwas vom Herrn bekommen, so das ich dir sagen soll. We sat right there on the stage. Also haben wir uns hier auf die Bühne gesetzt. Or we stood, and they said this. Und die Person sagte Folgendes. The devil wants to rob your joy for the next march. Teufel möchte dir die Freude für den nächsten Marsch rauben. And number two, und zweitens, the march was not just a march. Der Marsch war nicht nur ein Marsch. The march is the awakening. Der Marsch ist die Erweckung. It already is. Es ist bereits der Fall. And when I heard that, I thought. Als ich es gehört habe, habe ich mir gedacht. You're right. Du hast recht. You're right. Du hast recht. This is something that has not happened in Austria for 400 to 500 years. Das ist etwas, was seit 400 to 500 Jahren in Österreich nicht stattgefunden hat. We are witnessing history in Austria. Wir haben etwas Geschichtsträchtiges in Österreich bezeugt. It's the big picture that motivates us. We're in a big picture. Das große Bild, das uns motiviert, ist, dass wir mittendrin sind. And to see all those believers from all over the place was there are family. Und zu sehen, dass diese ganzen Gläubigen von überall unsere Familie sind. We're all on the same side. Und wir alle auf der gleichen Seite stehen. So now we bring it down to the little picture. Und jetzt brechen wir es runter auf das kleine Bild. Us as individuals in local church. Wir als Individuen in der lokalen Gemeinde. And last week we talked about last Sunday night how God has a plan for our life. Letzten Sonntagabend haben wir darüber gesprochen, wie Gott einen Plan für unser Leben Each hat. Each one of us, God has a plan. Für jeden von uns Einzelnen hat Gott einen Plan. Imagine if God didn't have a plan. Stell dich mal vor, Gott hätte gar keinen Plan. Imagine if God wasn't interested. Stell dich vor, Gott wäre gar nicht interessiert an uns. What are you talking about a plan? The plan is you die, you go to heaven. That's the plan. Was ist denn der Plan? Naja, der Plan ist doch, dass wir in den Himmel kommen. Du stirbst, dann kommst du in den Himmel. Get married, have kids, get a farm. Just don't bother me. Heiratet, bekommt Kinder und legt sich eine Farm zu. Aber when you die, you come to heaven. That's the plan. Aber stört mich nicht. Wenn er in den Himmel kommt, das ist der Plan, wenn er stirbt. But it's not. Stirbt. God has a specific Aber das plan. Ist nicht. Gott hat einen ganz speziellen Plan. Now. Jetzt. And my life verse, can you show slide 16? Mein Lebensvers. This is how we ended the service last week. So haben wir letzte Woche dann den Gottesdienst am Abend beendet. Slide 16. 16. This is my life verse das ist mein that always pulls me out of valleys and pulls me when my wheels are spinning. Der immer wieder mich aus Tälern herausholt oder wenn meine Räder durchdrehen. 16, slide 16. Thank you. Isaiah 14:27. Jesaja 14:27. For the Lord of hosts has planned. Denn der Herr der Herrscher hat es beschlossen. Who can frustrate it? Wer wird es ungültig machen? Nobody can frustrate God's plan for your life. Niemand kann Gottes Plan für dein Leben ungültig machen. No situation can. Keine Umstände können das. In God's kingdom there are no setbacks. In Gottes Königreich, da gibt's keine Rückfälle. When someone is working with us and they go to another church, wenn jemand da mit uns arbeitet und dann in eine andere Gemeinde geht, that's not a setback. Das ist kein Rückfall. It's only a realignment. Es ist nur eine Neuausrichtung. Yeah, there's no setbacks. God you cannot set God back. Du kannst Gott nicht zurücksetzen. Es gibt keine Rücksetzer. Everything is just realigning, realigning, realigning. Alles richtet sich immer wieder nur neu aus. The only one who can frustrate God's plan for my life. Der einzige, der Gottes Plan für mein Leben zunichte machen kann, is me. Das bin ich selbst. No human being has the power except me. Kein anderer Mensch hat diese Macht außer mir selbst. I can frustrate his plan for my life. Ich kann Gottes Plan für mein Leben ungültig machen. That's why Paul said, I am who I am by the grace of God. Deswegen sagte Paulus, ich bin, wer ich bin, durch die Gnade Gottes. 1 Corinthians 15:10. 1. Korinther 15:10. And his grace toward me was not in vain. Und seine Gnade mir gegenüber war nicht umsonst. I did not frustrate it. Ich habe sie nicht zunichte gemacht. But I worked harder than them all. Aber ich habe härter gearbeitet als sie alle. And yet it was not I, und doch war es nicht ich, but it was God's grace in me. Sondern Gottes Gnade in mir. So point number one, I can frustrate God's plan for myself. I'm the only one. Also erstens, ich bin der Einzige, der Gottes Plan für mich zunichte machen kann. Number two, God's plan for me is to serve him. Zweitens, Gottes Plan für mich ist, dass ich ihm diene. Is to serve him as a son or a daughter. Dass ich ihm diene als Sohn oder als Tochter. If I'm looking for God to give me a plan that serves me. Wenn ich danach ausschaue, dass Gott mir einen Plan gibt, der nur mir dient. He has no plan like that. So einen Plan hat er gar nicht. He has a plan to serve others. Er hat einen Plan, dass ich anderen diene. And in blessing to bless, I am blessed. Also, indem ich andere segne, bin ich gesegnet. In blessing to bless, I am blessed. Im Segen zu segnen, bin ich gesegnet. Because I don't bless to bless to be blessed. Ich segne nicht im Segen, um gesegnet zu sein. I bless to bless. Ich segne, um zu segnen. And seeing someone blessed is the blessing. Und jemanden gesegnet zu sehen, das ist Segen. Okay. Now I want to show you a video. Möchte ich ein Video zeigen? Of some kid, von einem Kind oder jungen Menschen, also ein Burschen, who very joyfully is following God's plan. Der Gottes Plan mit großer Freude folgt. He is in the world, but he's not of the world. Er ist in der Welt, aber nicht von der Welt. Have you seen this video, anybody? Habt ihr dieses Video schon gesehen? Don't start it yet. He's in the world, but he's not of the world. Er ist in der Welt, aber nicht von der Welt. And you just have to, I'll just show you the video and you'll see. Also ich zeige euch das und ihr werdet es dann schon sehen. Just play the whole thing. Das war doch nett, oder? Just happened recently. Das war kürzlich. It was such a nice thing, wasn't it? Es war so nett, oder? What is the world? Was ist die Welt? What is the world? Was ist die Welt? The Apostle John said, "Love not the world, nor that which is in the world." Johannes sagt, lieb nicht die Welt oder das, was in der Welt ist. The lust of the eyes, the lust of the pride of life, the lust of the flesh. Lust der Augen und der Stolz des Lebens und die Lust der Augen. The world is the community of people. Die Welt ist die Gemeinschaft von Menschen. Whether believer or unbeliever. Sei es Gläubige oder Nichtgläubige, who want their portion in this life. Die ihre Portion oder schon jetzt in diesem Leben haben wollen, ihren Anteil. And will do everything they can to get it. Und sie machen alles, was sie können, damit es jetzt passiert. That's the world. Das ist die Welt. The world can be more in the church than in the world. Die Welt kann mehr in der Gemeinde sein als in der Welt selbst. Which is very interesting. Das ist ganz interessant. A church can be more worldly than a barroom. Eine Gemeinde kann weltlicher sein als eine Bar. Because it all depends on when you want your portion. Weil es hängt alles davon ab, wann du deinen Anteil haben möchtest. Now if we look at different people in the world, we see three categories. Wenn wir verschiedene Menschen in der Welt anschauen, dann sehen wir drei Kategorien. From our perspective. Aus unserer Perspektive. We would see believers. Wir sehen Gläubige. We would see unbelievers. Wir sehen Ungläubige. But we would also see non-believers. Und wir sehen auch Menschen ohne Gott, die aber nicht gegen Gott sind. Yeah, exactly. An unbeliever is someone who has made a decision in their heart. Ein Ungläubiger ist jemand, der im Herzen eine Entscheidung getroffen hat. Against God. Und zwar gegen Gott. They don't want God. They're not interested in God. Sie wollen Gott nicht. Sie sind nicht an ihm interessiert. And they are living in open rebellion toward God in their heart. Sie leben in ihrem Herzen in offener Rebellion gegenüber Gott. They may even be a so-called Christian. Vielleicht sind sie sogar ein sogenannter Christ. They may even be leading a church. Vielleicht sogar ein Gemeindeleiter. There's unbelievers. Also es gibt Ungläubige. There are non-believers. Und es gibt welche, die ohne Gott sind, aber sich noch nicht gegen ihn entschieden haben. And there are believers. Und Gläubige. And non-believers have not made a decision yet. Menschen in der Mitte, die haben noch keine Entscheidung getroffen. I have done weddings for a believer who was marrying a non-believer. Ich habe Hochzeiten ausgerichtet von Gläubigen, die mit Menschen, die sich noch nicht für Gott entschieden haben, zusammen waren und geheiratet haben. Because I couldn't influence it and I thought, okay, better to bring God in. Ich habe mir gedacht, das kann ich gar nicht beeinflussen und besser ist es, Gott hineinzubringen, than to step away. Als einfach wegzutreten. To influence the non-believer. Um diejenigen, die noch keine Entscheidung getroffen haben, zu beeinflussen. I wouldn't do a wedding for a believer marrying an unbeliever. Aber ich würde keine Hochzeit ausrichten, wo ein Ungläubiger einen Gläubigen heiratet. Someone who believes in God marrying someone who is against God. Jemand, der an Gott glaubt und jemand, der gegen Gott ist. But we look at this kid in this video. Aber wenn wir uns diesen Burschen im Video anschauen, he's in the world, er ist in der Welt, but he's not of the world. Aber nicht von der Welt. Jesus said, I am in the world, but I'm not of the world. Jesus sagte, ich bin in der Welt, aber nicht von der Welt. He said about the disciples in John 17, they are in the world, but they're not of the world. Und sagte er in Johannes 17 über seine Jünger, sie sind in der Welt, aber nicht von der Welt. And you saw his attitude was so pure. Und wir sahen, dass sein Verhalten so rein war. Because in Titus chapter 1, weil in Titus 1, slide 17, it says, unto the pure, all things are pure. Das heißt, den Reinen ist alles rein. Unto the pure, all things are pure. Slide 17. Den Reinen ist alles rein. Okay. That means that I can go into a situation. Das heißt, ich kann in eine Situation hineingeraten. Because my heart is pure before God. Aber wenn mein Herz rein vor Gott ist, a so-called worldly scenario, so dass ein sogenanntes weltliches Szenario, that some Christians wouldn't even go to, wo manche Christen gar nicht hingehen würden. Some Christians wouldn't even watch on television. Und manche es gar nicht einmal im Fernsehen sehen möchten. They would say, "Oh, that's worldly." Die sagen, oh, das ist doch weltlich. About 25 years ago, I was walking down one of the streets in Vienna. Vor etwa 25 Jahren bin ich so eine Straße in Wien entlang gegangen. With some Christian from Slovakia. Mit einem Christen aus der Slowakei. Who was a friend of a relative. Ein Freund von einem Verwandten. And we're walking by, and I looked into the window. Wir gehen da so vorbei, ich schaue da in ein Schaufenster. I said something like, oh, that's a nice watch. Ich sagte, ja, schau, das ist eine nette Uhr. Oh, the world. Oh, die Welt, hat er gesagt. The world. Die Welt. I thought, how weird can you be? Ich habe gedacht, wie verrückt bist du eigentlich? Ah, why am I even with this person? Are we so weird? Ah, warum sind die Leute so verrückt und warum ist der Zeuge da? Why are Christians so strange? Warum sind Christen so komisch? So strange. So eigenartig. And then you wonder why the non-believer doesn't want to be with believers. Und dann wundert man sich, warum Ungläubige nicht Gemeinschaft mit Gläubigen haben wollen. Because that attitude is more of the world than anything that's in that window. Weil dieses Verhalten ist weltlicher als alles das, was in dem Schaufenster ist. It doesn't say love not the things of the world. Das heißt nicht, lieb nicht die Dinge der Welt. It just says don't love what's in the world. Heißt nur, liebe nicht das, was in der Welt ist. And what's in the world is an attitude. Und was in der Welt ist, das ist eine Einstellung. It's a desire to be somebody without God's help. Das ist das Verlangen, jemand zu sein, und zwar ohne Gottes Hilfe. Yeah. To have something independent of God. Etwas zu haben, ganz unabhängig von Gott. And to experience something without God. Und Dinge zu erfahren ohne Gott. That's what's in the world. Das ist, was in der Welt ist. It's not things. Es geht nicht um Dinge. How do I know that though that a watch and a television and a radio and a car was not what Paul was talking about? How do we know that? Wie wissen wir, dass ein Auto, eine Uhr, ein Radio oder ein Fernsehgerät nicht das waren, worüber Paulus gesprochen they didn't hat? Exist back then. Weil sie damals noch gar nicht existiert haben. What were the things of the world back then? There was no things of the world. Was waren damals right? die Dinge der Welt? Gab ja kaum like if welche. We went back there, we would be so bored. We's like there's nothing in the society. Wenn wir uns da zurückversetzen könnten, dann wären wir so gelangweilt, weil da war kaum was in der Gesellschaft. There's no telephones. There's no keine Telefone. Computers. There's no TVs, there's no cars, there's no refrigerators, there's no toasters, there's nothing. Keine Toaster und keine Kühlschränke. It's like keine Elektrizität. And yet those people were in the world. Und doch waren diese Menschen in der Welt. Because of an attitude in their heart. Wegen ihrer Herzenseinstellung. Now, let's go to the next slide, slide 2. To the pure, all things are pure. Oh, here's the verse. Okay. So, da ist der Vers von vorhin. I'm sorry. Go back to Titus 1. Also zurück zu Titus 1. Yeah, slide 16. 16. To the pure, all things are pure. Den Reinen ist alles rein. If my heart is pure before God, wenn mein Herz rein ist vor Gott, then I can go into this kind of a competition and it's pure. Und dann kann ich einfach in so einen Wettbewerb reintreten und mein Herz ist rein. What makes that TV program worldly? Was dieses Fernsehprogramm weltlich macht, is what's in the heart. Ist das, was im Herzen ist. It's not the music. Es ist nicht die Musik. It's not the style that they're the clothes style or the style. Oder der Stil, wie sie gekleidet sind. It's what's in the heart. Sondern das, was im Herzen ist. It's do you want your portion now? Es ist, du willst deinen Anteil jetzt. And are you willing to do anything you can to get it? Und du bist bereit, alles zu tun, um das zu bekommen. There's a lot of people in the world who have not decided against God. Die sich noch nicht gegen Gott entschieden haben. They just haven't seen anyone present God to them. Aber sie haben noch nicht erlebt, dass ihnen jemand Gott näher bringt. That is living. Jemand, der lebt. So they're kind of in the middle. Also sind sie irgendwie so in der Mitte. Very influenceable. Sehr leicht beeinflussbar. Right. Easy to influence. Leicht zu beeinflussen. Like this kid who was singing just influenced everybody there. So wie der Bursche, der gesungen hat und alle beeinflusst hat. And he openly spoke about God and nobody contradicted him. Und er hat ganz öffentlich über Gott gesprochen und niemand hat ihm widersprochen. Nobody mocked him. Niemand hat ihn verspottet. Right? Because his heart was pure. Weil sein Herz rein war. And unto the pure, all things are pure. Den Reinen ist alles rein. That doesn't mean that sin is pure because I'm pure. Das bedeutet nicht, dass die Sünde rein ist, weil ich rein bin. It means everything in the middle that's neutral. Das heißt alles in der Mitte, was neutral ist. Driving a beautiful car. Zum Beispiel ein schönes Auto fahren. Is pure. Das ist rein. To the pure. Zum Reinen, dem Reinen. Having a beautiful wife. Eine schöne Frau haben, ist pure, ist rein, to the pure, dem Reinen. Having a motorcycle, oder ein Motorrad zu haben, ist pure, das ist rein, to the pure, ist rein. Having lights in your church is pure, to the pure. Und Scheinwerfer in der Gemeinde zu haben, das ist rein für Having die rein sind. Having a synthesizer in your church is pure. Und dein Synthesizer in der Gemeinde, der ist rein, to the pure, für den Reinen. Everything that is neutral is pure to the pure. Alles, was neutral ist, ist rein für den Reinen. Stealing is not pure to the pure. Stehlen ist nicht rein für den Reinen. Because we know stealing is not neutral. Weil wir wissen, dass Diebstahl nicht neutral ist. Stealing is wrong. Stehlen ist falsch. But there's so much that is neutral. Aber es gibt so viel, was neutral ist. That we can enjoy. und das wir genießen können. We can listen to unbelievers. Wir können Ungläubigen or zuhören. We can listen to secular music and enjoy it. Oder weltliche Musik hören und sie genießen. Unless it's singing against God. Solange nicht der Text sich gegen Gott wendet. But there are so many beautiful songs out there written by people who are not Christians. Aber es gibt so viele wunderbare Lieder, die von Menschen geschrieben wurden, die keine Christen sind. That I can listen to. Die ich mir anhören kann. Because to the pure, all things are pure. Weil für den Reinen ist alles rein. It's interesting what we as believers call worldly. Es ist interessant, was wir als Gläubige weltlich, als weltlich bezeichnen. And yet there is so much of the world in the church. Und doch ist so viel Weltliches in der Gemeinde. I would even say more often in the church than down at the local bar. Ich würde sogar sagen, öfter mal in der Gemeinde als in der Bar. And you'll agree with me probably after we finish. Und ihr werdet mit mir wahrscheinlich übereinstimmen, nachdem ich mein Predigt beendet now habe. Jesus said, let's go through some of these verses. Let's go to Schauen wir uns slide ein paar Verse two. An. Slide 2. Vers 2. Number 2. Nummer 2. Slide 2. Yeah. Store up, do not store up for yourself treasures on earth. Sammelt euch nicht Schätze auf der Erde. Store up for yourself treasures in heaven. Sammelt euch aber Schätze im Himmel. For where your treasure is, there your heart will be also. Denn da wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. And that's the dividing line for worldly or not worldly. Das ist die Trennlinie zwischen weltlich und nicht weltlich. Is your heart in this world? Is that it? Ist dein Herz hier in dieser Welt verhaftet? Ist es Do das? We have treasure on the other side? Oder haben wir Schätze auf der anderen Seite? Or is everything that we possess now? Oder ist alles, was wir besitzen, das jetzt? And then when we finish this life, we just kind of cross over and we start again. Und wenn wir dann das Leben beenden, dann gehen wir einfach so rüber und beginnen nochmals. Wow, heaven is really real. Wow, der Himmel, der ist wirklich real. I didn't really ja. think so. I'm here. Well, okay. Da bin ich jetzt. Let's start all over. Also fangen wir nochmal an. And God says, und Gott sagt, you lived your whole life for that vapor. Du hast dein ganzes Leben lang für diesen Hauch gelebt. And you didn't send anything in front of you. Und du hast nichts vor dir hergebracht. Because your heart was on the earth. Weil dein Herz auf der Erde verhaftet Next war. Next verse. Set your mind on the things above. Sinnt auf das, was droben ist. Not on the things that are on earth. Nicht auf das, was auf der Erde ist. When Christ is revealed, then you also will be revealed with him in glory. Wenn der Christus offenbart werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbart werden in Herrlichkeit. Next verse. Matthew 13:22. Matthäus 13:22. The one on whom the seed was sown among the thorns, this is the man who hears the word, and the worry of the world and the deceitfulness of wealth choke the word, and it becomes unfruitful. Bei dem aber unter die Dornen gesät ist, dieser ist es, der das Wort hört, und die Sorge der Zeit und der Betrug des Reichtums ersticken das Wort. Und er bringt keine Frucht. How can I find God's plan for my life? Wie kann ich nun Gottes Plan für mein Leben finden? Be in his word. Indem ich in seinem Wort Number bin. One. Nummer eins. Be around people who know his word. Und umgib dich mit Leuten, die in seinem Wort sind. Number two, number three, lean into the peace of the Holy Spirit. Und drittens, lehn dich so richtig hinein in diesen Frieden des Heiligen Geistes. Because the Holy Spirit will guide us. Weil der Heilige Geist wird uns leiten. Colossians 3:15. Kolosser 3:15. And number four. Und viertens. Committed to the providence of God. Gib dich hin der Vorsehung Gottes. Last week we talked about do the thing that's obvious. Letzte Woche haben wir darüber gesprochen. Mach doch die Dinge, die ganz zweifellos sind. Don't look for the thing that's unobvious. Und schau dir nicht die Dinge an, die zweifelhaft do sind. Do that which is right in front of you. Mach das, was gerade jetzt vor dir and liegt. When God needs you, he'll come and get you. Und wenn Gott dich benötigt, dann wird er dich schnappen. When he und thinks benutzen. You're ready to be king of Israel, he'll come and find you among the sheep. Und wenn er denkt, dass du der König von Israel sein sollst, dann wird er dich finden mitten unter den Schafen. The question is, are you going to be ready when God calls your number? Die Frage ist, wirst du bereit sein, wenn Gott deine Nummer aufruft? That's the question. Das ist die Frage. It's the worry of the world and deceitfulness of wealth that choke the word. Choke the word. Also die Sorge der Welt und der Betrug des Reichtums, die ersticken, die schlucken das Wort. Matthew 16:26. What does it profit a man if he gains the whole world? Denn was wird einem, wird es einem Menschen nützen, wenn er die ganze Welt gewinne? And forfeits his soul. Aber sein Leben oder seine Seele einbüßen würde. What will a man give in exchange for his soul? Und was wird ein Mensch als Lösegeld geben für seine Seele? That word Lösegeld is exact. What can a man give to ransom his soul? Also das Wort Lösegeld ist genau das, was es ausdrücken soll. Was kann jemand als Lösegeld für seine Seele geben? Once we cross over, wenn wir einmal darüber gehen auf die andere Seite, nothing can be changed. Dann kann sich kann nichts mehr verändert werden. There's nothing that you can give God that's going to change anything. Es gibt nichts mehr, was du dann Gott geben kannst, das irgendetwas verändern wird. Now's the time. Jetzt ist die Zeit. Now watch. Let's go a little further. Also, schauen mal zu. Next verse. Jesus said in John 15:19. Jesus sagt in Johannes 15:19. Five times he uses the word cosmos. Zwar verwendet er hier fünfmal das Wort Kosmos, Welt. Well, he didn't, but it's written in Aber Greek. Aber es ist niedergeschrieben hier. If you were of the world would love its own. Wenn ihr von der Welt wäret, würde die Welt das ihre lieben. But because you are not of the world, but I chose you out of the world, because of this the world hates you. Weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt erwählt habe, darum hasst euch die Welt. We are the church. Wir sind die Gemeinde. We are the called out ones. Wir sind die Herausgerufenen. Ecclesia. Called die out. Herausgerufenen. We are called out. Wir sind herausgerufen. To be the body of Christ. Der Leib Christi zu sein. If the world hates us, wenn uns die Welt hasst, let it hate us because our hearts are in heaven. Lasst sie uns hassen, weil unsere Herzen im Himmel sind. And we are blessed because we bless to bless. Und wir sind gesegnet, weil wir segnen, um zu segnen. And when we bless to bless, wenn wir segnen, um it zu segnen, becomes contagious. Dann wird das ansteckend. It has a beautiful scent to it. Es hat so eine, was ganz Schönes, was ansteckend ist. And the people who live for this life, und die Menschen, die für dieses Leben hier leben, will hate us, werden uns hassen. Because of jealousy. Aus Eifersucht. But the non-believer, aber die, die sich noch nicht entschieden haben which zu glauben, can be a lot of people, und das können viele Menschen sein, maybe the majority of people, vielleicht sogar die Mehrheit der Menschen, will look on in awe, die wird uns dann ganz erstaunt anschauen, just like people during the Jesus March. So wie die Menschen, während wir den Jesusmarsch veranstaltet there, haben. If you listen to the message from last week, wenn ihr euch die Botschaft von letzter Woche anhört, I read the article that the Southern Baptists wrote about the Jesus March. Ich habe den Artikel vorgelesen, den die südlichen Baptisten über den Jesusmarsch geschrieben haben. In America. In den USA. It was awesome. Es war ganz ein toller Artikel. Many of you received it. They said record-breaking crowd. Also sie haben gesagt, eine Menge von Menschen, die jeden Rekord gebrochen haben. And at the end they said the most amazing thing about the march. Und am Ende sagten sie das Erstaunlichste am Marsch. Was the response by the people watching the march. Das war die Reaktion der Menschen, die diesen Marsch beobachtet haben. Not everybody who's not in a church is the world. Nicht jeder, der nicht in einer Gemeinde ist, ist die Welt. I mean, they are in the world in a sense, but in another sense, they may not have their heart in the world. In gewisser Weise sind sie zwar in der Welt, aber sie müssen nicht notwendigerweise ihr Herz in der Welt haben. They may be searching. Vielleicht sind sie Suchende. And when they see what they don't want in the church, then it's bad. Und wenn sie das sehen, was sie in der Gemeinde nicht erleben wollen, dann ist das schlecht. Let's go a little further, and you'll see. Also gehen wir weiter, dann werden wir das verstehen. Now watch. 1 John 2:15. Do not love the world, nor that which is in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not operating in them. Liebt nicht die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt liebt, ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Do you know what will hinder me more than anything from following God's plan? Wisst ihr, was mich mehr als alles andere daran hindert, Gottes Plan zu verfolgen? Do you know what will frustrate God more than anything in trying to lead me in his plan? Wisst ihr, was Gott mehr und mehr frustriert in seinem Plan, mich in seinen Plan hineinzunehmen? Is the orphan spirit. Das ist dieser Geist des Weisen oder der Weisen, Weisen mit AI geschrieben. Yeah. Waisenkinder. An orphan spirit. Also der Geist eines Waisenkindes. Do you know what an orphan spirit is? Wisst ihr, was so ein Geist eines Waisenkindes ist? It means I have a father in heaven. Es bedeutet, ich habe einen Vater im Himmel. But I live like I don't. Aber ich lebe so, als ob ich keinen hätte. I live like he doesn't care. Ich lebe so, als ob er sich nicht um mich kümmern würde. And this is the orphan spirit. Das ist dieser Geist der Waisen. And the orphan spirit is also in the world. Dieser Geist des Waisenkindes ist auch in der Welt. Because the world lives without a caring heavenly father. Weil die Welt lebt so, dass sie sich überhaupt nicht um den himmlischen Vater kümmert. But it comes into the church. Aber es it comes into aber the church. Das dringt auch in die Gemeinde ein. And it's deeply rooted in us. Und es ist sehr stark verwurzelt in this uns. Orphan spirit. Dieser Geist des Waisenkindes. Let's go further. Schauen wir mal weiter. Lukas 12:30. All these things the nations of the world eagerly seek. Denn nach all diesem trachten die Nationen der Welt. But your father knows that you need these things. Euer Vater aber weiß, dass ihr dies benötigt. Seek his kingdom. Trachtet jedoch nach seinem Reich. And these things will be added. Und dies wird euch hinzugefügt werden. And that's the spirit of sonship. Und das ist der Geist der Sohnschaft. That I understand who I am. Dass ich verstehe, wer ich bin. I mean, I really do. Dass ich es wirklich verstehe. And every situation will test this. Und jede Situation wird das überprüfen. Whether I'm going to trust God for what I need. Ob ich Gott dafür vertraue für das, was ich benötige. Or whether I'm going to trust somebody. Oder jemand anderen. Or myself. Oder mir selbst. Jeremiah 17:5. Cursed is the man who trusts in man. Verflucht ist der Mensch, der auf Menschen vertraut. When we begin to trust each other, wenn wir einander trauen, for what only God wants to give, für das, was nur Gott geben kann, it will frustrate God's plan. Dann wird das Gottes Pläne zunichte machen. We've all done this, wir haben das schon alle getan, where we've looked to somebody for help. Wo wir uns nach jemandem um Hilfe umgesehen haben. And we thought, you know, I'm doing this, I really need help, and I'm sure that person will help me. Und dann haben wir gedacht, das muss ich jetzt tun, aber ich benötige wirklich Hilfe und diese Person wird mir helfen. But we didn't ask God. Aber wir haben Gott nicht we gefragt. Didn't ask our father, wir haben unseren Vater nicht gefragt. Because somehow we slipped into the orphan spirit. Weil wir da so in diesen Geist des Waisen hineingeschlittert sind. I have to take care of myself. Ich kümmere mich um mich I've selbst. I've got to fight. Ich werde kämpfen. I have a friend in Kaliningrad. In Kaliningrad habe ich einen Freund. This couple, they just adopted an orphan girl. Die haben gerade ein Waisenkind adoptiert. She's 12 years old and they adopted her out of the orphanage. Das Kind ist 12 Jahre alt. Sie haben es aus einem Waisenhaus geholt. They brought her to church and she plays with the kids in the church. Und sie haben das Kind in die Gemeinde gebracht und jetzt spielt es mit anderen Kindern. And you don't mess with her. Aber leg dich besser nicht mit ihr an. Because if you cross her, she could really hurt you. Weil wenn er da ihre Grenzen überschreitet, dann kann sie sich wirklich verletzen. Because she knows how to fight. Weil sie weiß, wie man kämpft. Because she spent her whole life fighting for everything she has. Weil sie ihr ganzes Leben damit verbracht hat, um all das zu kämpfen, was sie jetzt and hat. And this is the orphan spirit. Und das ist der Geist so eines Waisenkindes. We trust ourselves first. Wir vertrauen zuallererst einmal auf uns and selbst. We don't look to God. Und schauen nicht auf Gott. And God begins to discipline us. Und Gott beginnt uns zu züchtigen. By not putting his peace in the hearts of people who could help us. Indem er den Frieden, seinen Frieden nicht in Herzen von Menschen legt, die uns eigentlich helfen because hätten können. He wants us to look to him. Weil er möchte haben, dass wir zuerst auf ihn schauen. Don't trust in people, trust God for people. Vertraue nicht auf Leute, sondern vertraue Gott für Leute. We should trust no one, we should trust God in people. Wir sollten niemanden vertrauen, sondern Gott vertrauen durch Leute. I trust the leadership team. Ich vertraue dem Leiterschaftsteam. Because I trust God in them. Weil ich Gott in ihnen vertraue. If I just trust them, wenn ich nur ihnen vertrauen würde, God is going to discipline me. Dann wird Gott mich züchtigen. God wants me to trust him in them. Gott möchte, dass ich ihm vertraue, ihm, der in ihnen ist. And this is the spirit of a son and a daughter. Und das ist der Geist der Kindschaft, eines Sohnes, einer But Tochter. We always fall into the orphan spirit. Aber immer wieder fallen wir zurück in diesen Waisengeist. And we look to people Und wir schauen uns Leute an. We try to manipulate and run our life. Versuchen hier zu manipulieren und unser Leben so weiterzubringen. And then when everything goes bad, und dann, wenn alles so den Bach runtergeht, we say, you know, it's so bad that I think I've got to pray. Und dann denke ich mir, boah, es ist jetzt schon so schlecht, jetzt muss ich endlich beten. It's finally come to this. Letztlich jetzt endlich kommt es zu dem. We've got to pray. Wir müssen beten. And God is asking, why didn't you pray in the beginning? Und Gott fragt, warum hast du nicht von Anfang an gebetet? An orphan spirit is a scarcity spirit. Ein Waisengeist ist einer, der Angst macht. There's not enough. There's never enough. Da gibt's nie genug. It's scarcity. Also. It lacks. It's mangel. It's lacks. There's not enough. Armseliger Geist. Es ist nicht genug. There's never enough. Da gibt's nie genug. There are not enough Christians in Vienna for all the churches. Da gibt's nicht genügend Christen in Wien für die ganzen Gemeinden. So we're the only right church. Also wir sind eigentlich nur die einzige richtige Gemeinde. They're all wrong. Die sind alle falsch. Never go there. We're the right church. Geh nie dorthin. Nur wir sind die richtige Gemeinde. That's an orphan spirit. Das ist ein Waisengeist. In the pulpit. Orphan spirit in the pulpit. Ein Geist eines Waisen auf der Kanzel. God is in control. Aber Gott kontrolliert alles. The back doors are as wide as the front doors. Die Ausgangstüren sind so weit wie die, wo man reinkommen If kann. You want to go help Tom Gongel build that church, go. Wenn du Tom Gongel helfen willst, die Gemeinde aufzubauen, dann geh. If God is leading you there, go. Wenn Gott dich dorthin führt, dann geh. There's a prosperity in the kingdom of God. In Gottes Reich gibt's ein Wachstum. If we really are in the awakening, wenn wir wirklich in der Erweckung sind, are you ready to have all the churches triple in attendance in the next 10 years? Triple, quadruple? Bist du bereit, mitzuhelfen, dass sich alle Gemeinden, was die Besucher betrifft, verdreifachen in den nächsten 10 Jahren? Hundreds of churches start? Dass hunderte von Gemeinden gestartet werden. Are you ready to hear the call? Maybe God is calling you to start a church. Bist du bereit, den Ruf zu hören? Vielleicht beruft ja Gott dich, eine Gemeinde zu starten. Are we ready to hear the voice of God? Sind wir bereit, auf Gottes Stimme zu hören? This is the moment. Step up. Das ist jetzt der Moment. Tritt vor. God does not live in a scarcity mentality. Also Gott lebt nicht in seiner armseligen Mentalität. But orphans do. Aber Waisen tun das. There's never enough. Da gibt's nie genug. There's only enough for me. Da gibt's nur genug für mich. And either I take it or you take it. Entweder nehm's ich oder du kriegst es. So I might as well take it. Also, deswegen nehm's ich jetzt. Now watch and we'll start to close. Also schaut mal, jetzt werden wir weiter. The world is passing away. Die Welt vergeht. And also its lusts. Und auch ihre Begierde. But the one who does the will of God lives forever. Wer aber den Willen Gottes tut, bleibt in Ewigkeit. So it's either my will or his will. Also entweder mein Wille oder sein Wille. Next verse. Now watch this. This is talking to believers. Schaut genau zu, das wendet sich an Gläubige. What is the source of quarrels and conflicts among you? Woher kommen Kriege und woher Streitigkeiten unter euch? Is not the source your lusts that wage war in your members. Ist die Quelle nicht eure Lust, die in euren Gliedern streitet? That's the orphan spirit. Das ist der Geist des Waisen. I've got to get this. Das muss ich jetzt haben. And I can't believe that she can sing better than me. I just can't believe. Kann ich gar nicht glauben, dass die besser singt als ich. I mean, I was the best singer in the church. Ich bin doch der beste Sänger in der Gemeinde. No, she is. Nicht sie. This really frustrates God's plan for me. Das verhindert wirklich Gottes Plan, den er mit mir hat. Das glaube ich nicht. Everybody knew I was the best singer. Jeder weiß doch, dass ich der beste Sänger bin. Where did she come from? Wo kommt sie denn her? That's the orphan spirit. Das ist der Waisenkindgeist. I was the best pianist. Who is he, Liberace? Ich bin der beste Klavierspieler. Wer ist denn er? Hey, schau mal. I gotta compete against Liberace. Ich muss gegen Liberace antreten. Oh my gosh. Oh mein Gott. What am I going to do now? Was mache ich jetzt? That's the orphan spirit. Das ist der Geist des Waisenkindes. What's the next verse? Also den nächsten Vers schauen wir You zusammen. Lust and do not have, you commit murder, you are envious and cannot obtain, so you fight and quarrel. Ihr begehrt und habt nichts, ihr tötet und neidet und könnt nichts erlangen. Er streitet und Krieg und führt Krieg. The orphan spirit never rejoices in someone else's blessing. Er habt nichts, weil er nicht bittet. Der Geist des Weisen freut sich niemals darüber, wenn jemand anderer gesegnet wird. Look, I got a brand new Mercedes from my aunt. Schau, ich habe von meiner Tante einen ganz neuen Mercedes bekommen. It's like the newest Mercedes out. Das neueste Modell. Oh, that's great. Ja. That's just great. Toll. How many people are like that? Wie viele Leute verhalten they sich so? They cannot rejoice in the blessing of another. Sie können sich über den Segen, den ein anderer hält, nicht freuen. And God has called us to bless. To bless. Und Gott hat uns berufen zu segnen, damit wir Segen sind. And yet we're jealous of someone else's blessing. Und doch sind wir eifersüchtig auf jemand anderen This is Segen. The orphan spirit. Das ist der Geist des weisen Kindes. God's plan for us is in our sonship or daughtership. Gottes Plan für uns liegt in unserer Sohnschaft oder in unserer Tochterschaft. He's leading us in our identity. Er leitet uns in unserer Identität. I care for you. Ich sorge mich um dich. I always care for you. Immer sorge ich mich um I dich. I will take care of you. Ich werde um dich sorgen. You rejoice in their blessing. Your blessing's coming. Freu dich über ihren Segen. Dein Segen wird kommen. I had this friend in Bible school. Ich hatte in der Bibelschule einen Freund. And then we became pastors. Und dann wurden wir beide Pastoren. Every time he spoke somewhere, I'd always go up to him and say, "That was great." Und immer wenn er gesprochen hat, bin ich nachher zu ihm gegangen und gesagt, das war toll. It was really good. I really appreciated that. Sehr gut, das schätze ich sehr. In all the years I knew him, he never did it to me even once. Aber in all den Jahren, seit ich ihn kenne, hat er das kein einziges Mal mir gegenüber gesagt. Never one time. Nicht einmal. My good friend would say, "That was nice. That was good." Ein guter Freund würde sagen, das war gut, das war schön. Because there was an orphan spirit there. Weil er hatte diesen weisen Geist. It was like this competition. Da war dieser Wettbewerb. It's like, oh, he, whatever. Ja, wie auch immer. This, we have to come against this. Dagegen müssen wir auftreten. And when the orphan spirit shows its face, you step into your sonship. Wenn dieser Geist der Weisenschaft sein Gesicht aufzeigt, dann steig rein in die Kindschaft. This is going to work to the good. Das wird zum Guten für dich arbeiten. Yeah, he's a great pianist and now I'm number two. He's a great pianist and I'm now number two. Er ist ein großer Pianist und ich bin nur Nummer zwei. It's great to be number two. Es ist aber toll, Nummer zwei zu sein. Jesus is number two. Jesus ist auch Nummer zwei. So now I'm next to Jesus. Jetzt bin ich ganz nahe bei Jesus. It's great being number two. Ja, es ist toll, Maybe Nummer he zwei will teach zu sein. Me something. Vielleicht lehrt er mich etwas. This is the spirit of sonship. It's a spirit of prosperity. Das ist der Geist der Sohnschaft, ein Geist der Entwicklung, des Wachstums. Because my father owns the cattle on 1,000 hills. Weil mein Vater, dem gehören die Rinder auf 1,000 Hügeln. Right? In Psalm, I think it's 50, verse 10. Psalm 50, Vers 10, glaube ich. And this is how we go. So ist es, wie wir vorangehen. Let me see if I forgot anything. Look at slide 15. 15. Slide 15. Just to close. God made David. God called David. Gott hat David berufen. David killed Goliath. Und David hat Goliath besiegt. Saul was hunting David for 14 years. Saul hat David 14 Jahre lang nachgestellt. Because Saul had an orphan mentality. Weil Saul hatte diese Einstellung eines Waisenkindes. He had to kill David. Er musste David töten. But God spared David and God kept protecting David. Aber Gott hat David verschont und ihn bewahrt. But David, who eventually became king, David wurde letztlich König, saw Bathsheba, er hat Bathsheba gesehen, and committed adultery, Ehebruch begangen, she got pregnant, sie wurde schwanger, and so he killed her husband, who was his close friend. Und so hat er einen seiner engen Freunde, nämlich den Gatten von Bathsheba, töten lassen. Then Nathan came and rebuked David. Dann kam Nathan und hat David zurechtgewiesen. And in the name of the Lord, he said this. Im Namen des Herrn sagte er Folgendes: I made you king over Israel and Judah. Ich habe dich zum König von Israel und Juda gemacht. I gave you everything. Ich habe dir alles gegeben. Wives and everything. Frauen und alles. I protected you from Saul. Ich habe dich vor Saul beschützt. And he says this. Und jetzt sagt er Folgendes. And if that had been too little, und wenn es zu wenig war, I would have added to you many more things like these. So hätte ich dir noch dies und das, viele Dinge hinzugefügt. But David shifted into the orphan mentality. Aber David hat sich da so hineinbegeben in diese Mentalität eines Waisenkindes. He committed adultery. Hat Ehebruch begangen. He murdered. Er hat war zum Mord angestiftet. He was living in denial. Er hat in Verleugnung gelebt. And God would have given him everything. Und Gott hätte ihm doch alles gegeben. The two sons in Luke 15. Die zwei Söhne in Lukas 15. Both living as orphans. Beide lebten so wie Waise. The younger son left. Der jüngere Sohn hat das Haus verlassen. The older son stayed. Der Ältere ist geblieben. But he was still living as an orphan at home. Aber er hat so wie ein Waise zu Hause gelebt. Because he didn't understand that what belonged to the father belonged to him. Weil er nicht verstanden hat, dass was dem Vater gehört, auch ihm gehört. So let's close and let's pray. Also lasst uns abschließen und beten. Father in heaven. Vater im Himmel. Pray against the orphan spirit so wants to rob our lives. Wir beten so sehr gegen diesen Geist eines Waisenkindes, das uns die Freude im Leben berauben möchte. This voice that says there's not enough. Die Stimme, die hier sagt, es gibt nicht genug. This voice that says it won't work. Die Stimme, die mir sagt, es wird nicht funktionieren. God doesn't care. Gott kümmert sich nicht. Who am I? Wer bin ich? I'm nobody. Ich bin niemand. I'm the last. Ich bin ein Nichts, der nobody Letzte. Sees me. Niemand nimmt mich I wahr. Have no gifts. Ich habe keine Gaben. I have no energy. Und keine Energie. I'm always sick. Ich bin immer krank. My head hurts. Ich habe immer Kopfweh. I'm tired. Bin müde. Nobody knows me. Niemand kennt mich. I don't have a friend. Ich habe keine Freunde. I'll never have a friend. Und werde auch nie welche all haben. All these voices that come. Alle Stimmen, die da so kommen. Father, this morning we just speak against them in Jesus name. Vater, heute Morgen sprechen wir gegen all diese Stimmen in Jesu Namen. Who the Son sets free is free. Den der Sohn freisetzt, we der just ist come frei. Against these voices in the name of Jesus. In Jesu Namen treten wir gegen diese Stimmen we just auf. Speak out the spirit of sonship. Wir sprechen diesen Geist der Sohnschaft to aus. Fill our souls. Unsere Seelen zu füllen. Cast your cares upon him because he cares for you. Werft alle eure Sorgen auf ihn, denn er kümmert sich um euch. Go to your closet and pray because your Father in heaven will reward you. Geh in dein Kämmerlein und bete, weil dein Vater im Himmel wird dich dafür belohnen. And maybe you're here this morning. Vielleicht bist du heute Morgen you've da. You've never received Jesus. Und hast Jesus nie angenommen. If you die, wenn du stirbst, where will you go? Wo wirst du sein? Pray a simple prayer. Bete ein einfaches Gebet. Jesus, come into my life. Komm in mein Leben. Can you pray that? Kannst du das beten? Can you say that? Kannst du das sagen? Jesus, forgive me. Vergib mir. Cleanse me. Reinige mich. Come into my life. Komm in mein Leben. Can you pray that? Kannst du das beten? Jesus, forgive me. Vergib mir. And cleanse me. Und reinige mich. And come into my life. Komm in mein Leben. So I'm going to give you a few thoughts from our Heavenly Father. Möchte ich jetzt ein paar Gedanken von unserem himmlischen Vater weitergeben? Just relax and close your eyes and receive. Entspannt euch, schließt eure Augen und empfangt. I am not like your earthly father. Ich bin nicht wie dein weltlicher Vater. Who didn't provide? Der nicht vorgesorgt hat. For you emotionally or physically. Körperlich oder emotional für dich. I am not like him. Ich bin nicht wie er. I am your heavenly father who cares for you. Ich bin dein himmlischer Vater, der sich um dich sorgt. It is my good pleasure to provide everything you need. Es ist mir eine Freude, all das dir zu geben, was du benötigst. You don't have to take it for yourself. Du musst dir das nicht selbst nehmen. Open your hands wide. Öffne einfach weit deine Hände. And trust me that I will provide in the right time. Und vertraue, dass ich zur rechten Zeit alles zur Verfügung stellen werde. Let go. Lass es einfach gehen. Lass los. Let go of your striving and your conniving and your manipulation. Lass deine Manipulation und deinen Streit und all diese Dinge gehen. Und deine Mühe. Und deine Mühe. And just rest. Und ruh dich einfach aus. There is more than enough. Es gibt mehr als genug. There is an abundance. Da gibt es eine ganze Fülle. Everything belongs to me. Alles gehört mir. And so I can give you everything you need. Und deswegen kann ich dir alles geben, was du benötigst. It's not in trying, but in trusting. Es geht nicht darum, dass man es versucht, sondern dass man vertraut. It's not in running, but in resting. Und nicht im Rennen, sondern im Ruhen. It's not in wondering, but in praying. Es geht nicht darum, dass man sich einfach verwundert, sondern dass man betet. That we find the peace of the Lord. So finden wir den Frieden des Herrn. So stop running. Also hör auf, loszurennen. Stop trying so hard. Und so hart es zu versuchen. And just rest. Ruh dich aus. Don't look to the right or the left. Schau nicht zur rechten oder zur linken. Look to me. Schau mich an. The grass isn't greener on the other side. Die Wiese ist auf der anderen Seite nicht grüner. The grass is greener where you water it. Das Gras ist grüner, wenn du es gießt. So just water it. Also gieß es einfach. I will provide a partner for you. Ich werde dir einen Partner zur Verfügung stellen. Just rest. Entspann dich einfach. I will provide a job. Ich werde vorsorgen für eine Arbeit. A place to live. Und einen Platz, wo du leben kannst. I will provide all of your basic needs. Ich werde all deine Grundbedürfnisse stillen, because I am your loving father. Weil ich dein liebender Vater bin.